Heute Abend, meine Damen und Herren, stellen wir Ihnen in einer Ursendung das dritte Hörspiel der Hamburger Autorin und Dramaturgin Hilke Veeth vor. Du meinst, ich rede wie alle. Ein Spiel, das wie eine Liebesgeschichte beginnt und doch eine ganz andere Richtung nimmt. Zwei Menschen treffen sich in regelmäßigen Abständen, sitzen einander gegenüber und reden über die eigene Gegenwart und Vergangenheit. Eine versuchsweise Annäherung. Erst allmählich wird deutlich, dass die Frau dabei ein ganz anderes Ziel verfolgt als der Mann. Sie will etwas über sich selbst erfahren. Der Text dieses Hörspiels wurde 1995 mit dem Förderpreis für Literatur der Stadt Hamburg ausgezeichnet. Du meinst, ich rede wie alle. Hörspiel von Hilke Veeth. Regie Annette Kurt. Und dann betrete ich wieder das Haus. Staub fliegt auf. Im trüben Licht betrete ich die Ruine, stolpere über Steine, Steinhaufen, lausche dem Rieseln, wie Sand in der Hand am Strand. Burgen gebaut und zertrampelt, wie schwer wiegt die Leere der Muschel. Was ist passiert, fragte ich. Ich fing an zu weinen. Noch nie hatte ich einen Mann weinen sehen. Lass dich umarmen, Kleine. Immer zu spät. Setz dich, Kleine. Er sitzt in der Ecke, erhebt sich, kommt auf mich zu, umarmt mich. Komm zur Ruhe, Kleine. Du hast schöne Augen und den traurigen Mund. Geht es dir gut? Ich werde klein in den Armen. Ich nehme ihre Hände in meine, sie passen zweimal hinein. Wie glatt deine Haut ist und jung. Und meine mit großen Poren, voller Flecken. Darf ich dich streicheln? Atme Muffiges, Süßes. Auch in den Träumen dieser Geruch. Großmama roch so und... Mit der Zärtlichkeit des Kamels. Du bist blass, Kleine, du solltest essen. Er hilft mir aus dem Mantel... Hängt ihn an die Garderobe, setzt sich, als ich sitze, und immer ist es Dienstag, wenn wir uns treffen. Guck in die Karte, bestell, was du willst. Sehnsucht findet ihr Herz. Warum? Aber nicht jede Woche, nicht mehr. Herr Ober, und was empfehlen Sie heute? Salat? Das Futter für die Küken? Selbst ein Kamel wie ich braucht ein Huhn. Jeden Tag an der Frittenbude, da gibt's die Besten. Und später erzählen wir. Vom Spielen, von Reisen. Ich werde nach Japan fliegen. Nach Brasilien, Sao Paulo. Da kann man nur ohne Schmuck und Tasche auf die Straße, sagt er. Da rauben sie dich aus, sagt er. Das willst du nicht glauben? Und tingelt in der Provinz. Manchmal an besseren Theatern. Herr Ober, wir trinken Wein. Wir haben es wieder aufgenommen, Kabale und Liebe, sag ich. Das war schon abgespielt. Wein nach der Kabale. Natürlich den roten, wie immer. Und das Wasser nicht vergessen. Bin ich die Abenteurerin, für die er mich hält? Weihwasser für das durstige Tier. Ich bin ein Kamel. Er sei nicht Präsident, nicht in dieser Inszenierung, Milady. Ein Kamel mit riesigen Höckern und einem weißen Bart. Er habe lieber den Karl gespielt, den Sohn und Liebenden, sagt er. Ein altes Kamel, das viel erlebt hat und nichts weiß. In welche Geschichte bin ich gestolpert? Vom Wolkendach rieselt Staub auf die Haut. Die Rudimente des Treppenhauses enden in heller Leere. Beim Klettern auf Schutt gerutscht. Bodenlos ist das Lose nicht. Verfestigter Grund dient sich als Grab an. Grab für die Füße. Lass dich umarmen, Kleine, und setz dich. Damals fing es an, das Geniese. Der Staub in den Theatern. Ein Protest wogegen? Schau mich an. Das Flugzeug hatte keine Verspätung. Hattest du Ärger? Bin schon wieder müde. Erzähle vom Timelag, Yokohama und den Japanern. Wir waren meistens im Theater. Aber die Liebe ist kein Schmerz. Das sagt dir das alte Kamel, das immer dümmer wird, aber die Liebe nicht lassen kann. Der Alte streichelt meine Hände. Sein Atem geht schwer. Was will er? Liebt er dich? Fragt nach dem anderen. Den Jungen nennt er ihn. Auch wenn er längst über 40 ist und einen Bauch hat. Aber immer noch jungen Hände. Warum lächelst du traurig? Und deine Hände erkalten. Ich werde deine Hände wärmen. Er ruft mich an, jede Nacht, erzähle ich. Er hat jetzt ein Handy. Ich habe ihn neulich gesehen, vor dem Theater. Schwarze Haare hat er, gebündelt. Schwarz wie ein Zigeuner. So ist das heutzutage. Er ist noch jung. Er ist auch eitel, dein Geliebter. Eitel wie die Kunst. Ich weiß nicht, woher sie meine Telefonnummer hatte. Das willst du nicht hören? Als er in meinem Bett lag, rief die andere an. Er errötete nicht, als ich ihm den Hörer reichte. Ich stand auf und ging ins Bad. Sein Großvater war ein Zigeuner. Prinzen der Straße. Sie kommen, sie wandern weiter. Verstehe einer, warum ich immer nur solche treffe. Habe ich dir erzählt, dass ich in der Prinzenstraße aufwuchs? Ich frage, ob seine Frau weiß, dass wir uns treffen. Hier im Restaurant, dienstags. Ich werde den König spielen, in der nächsten Inszenierung. Sie ist eifersüchtig, sagt er. Wir unterhalten uns doch nur. Noch einmal König Lear. Eine Herausforderung für das Herz. Trotzdem, sagt er, es ist besser, dass sie nichts von diesen Treffen erfährt. Warum soll ich sie beunruhigen in ihrem Alter? Nein, du musst mir nicht gratulieren. Viel zu eitel sind wir Schauspieler, die wir keine Künstler sind und laufen über alle Bildschirme. Später fragt er, ob er bei mir übernachten kann. Ich habe nur einen Futon. Der liegt auf dem Boden. Trotzdem Prost, Kleine. Und lass ihn dir schmecken, den Granat. Er glüht auf der Haut. In das Herz. Hinaufgehen. Die Schutthügel hinauf. Es muss in einem der oberen Stockwerke des Hauses sein. Ich entdecke den Stuhl. Es ist der Stuhl, der in einem Sperrmüllberg gestanden hatte. Ein Lehnstuhl mit gedrechselten Armlehnen und Füßen. Mit rotem Samtbezug an Rücken und Armlehnen. Nur auf dem Sitz wie abrasiert. Zu viele haben auf dem Stuhl gesessen. Keiner verweilte. Der Wurm ist im Holz. Aufpassen, sagt Mama. Lass uns noch einmal anstoßen. Ich weiß, du willst, dass ich erzähle. Aber mir fehlen die Worte, die Geschichten. Wir gehen zusammen ins Kino, der Junge und ich. Wir sehen Filme. Nicht nur aus Hollywood. Uns interessiert Geschichte, Europa, der Krieg. Natürlich auch der in Jugoslawien. Du glaubst mir nicht? Der Junge, der Zigeuner, er macht jetzt Werbefilme und ist Regisseur. Nicht gut genug, um damit genug zu verdienen. Was war damals, frage ich. Weiß ich es. Ich verlor die Sprache damals am Meer, an der Adria. Der Alte streicht über seinen Bart. Ja, Anfang der 60er Jahre. Seine Backen sind röter als sonst. Er lächelt mit felsgrauen Augen. Wir hatten auch Granat getrunken, meine Frau und ich. Und dann fiel ich ins Wasser. Dass sie mich herauszogen, erinnere ich nicht. Im Krankenhaus brannten die Neonröhren. Es war noch Sommer, aber regnerisch und dunkel. Es dauerte, bis ich wieder Ja sagte. Zu meiner Frau und der Sonne und dem Licht. Und noch später betrat ich wieder die Bühne aus Brettern. Und die Welt. Und immer wieder verliere ich Worte. Hast du es nie bemerkt, wenn ich den König spiele? Das alte Kamel, der sprachlose König. Ich habe den Jungen angerufen, er war nicht zu Hause. Das ist zum Lachen, oder? Oder bei der anderen im Bett. Jetzt lächelst du. Endlich. Ich habe ihre Nummer nicht. Ich werde da auch nicht anrufen. Darf ich deine Wange streicheln? Jeder entscheidet sich für ein Leben. Natürlich, es geht um das Herz. Warum? Herz reimt auf Schmerz. Ich hatte damals viel zu tun, die Wörter neu lernen. Wer denkt an die Vergangenheit, die nistet in Körperecken. Hinaus aus dem Krankenhaus und die Zeit wurde federleicht. Durch die Tage flogen die Wörter und ich flog mit ihnen. Allein hätte ich es nicht geschafft. Damals habe ich sie entdeckt, die Liebe. Und habe meine Frau gestreichelt, wie ich dich streicheln möchte. Weißt du, wie jung du riechst? Nach Sonne und Schweiß und Salz. Kamele stinken, auch wenn sie nicht so alt sind wie ich. Sie schwitzen, wenn sie zu viel Granat trinken. Zu viel Hitze ist nicht gut für das alte Herz. Alles eine Frage des rechten Maßes. Du meinst, im Alter hat man gelernt? Warum runzelst du die Stirn? Das Alter ist dümmer als die Jugend, also trink nur, Kleine. Dir steht das Rot besser als mir. Ein Pferd trabte vorbei. Frühmorgens auf der Straße. Ich finde mich vor der Stadt in einer Wüste. Sonst wachsen dort Bäume und Felder und andere Städte. Wie bin ich in die Wüste gekommen? Nur einmal hatten wir in einer Wüste übernachtet. Wenige Stunden auf einer der Reisen, der Geliebte und ich. Dort war es lauter als in der Stadt, für unsere Ohren. Der Lärm trieb uns fort, zurück in die Stadt. Nie wieder Wüste, vor allem nicht nachts. Die Wüste vor unserer Stadt lauscht dem Wind. Der treibt durch das Haus, in dem ich unterkomme. Das Haus aus grauem Stein, mit Fenstern ohne Glas und Türöffnungen ohne Türen. Ich friere. Iss, Kleine, das ganze Brot. Das Alter muss auf das Harte verzichten. Das Krustige, Knackige, Kantige. Das Weiche in sich finden, meinst du? Manchmal schimpfen wir über Politik. Die Zeit für Analysen fehlt. Das weiß doch jeder Bescheid, sagen wir. Du mit deinen Träumen. Wenn ich nicht ein Kamel wäre, wäre ich ein Krustentier. Seit ich die Sprache verlor, rede ich mit euch Jungen. Nein, nicht mit meinem Sohn, das ist zu schwierig. Vielleicht spricht der mit anderen später. Aber der andere, der mit dem Bart, Freigänger, noch immer. Den frage ich, warum wurde er Terrorist? Warum hat er auf Menschen geschossen? Und arbeitet schon wieder am Theater. Ein Schauspieler wie wir alle. Wir sprechen über das Wetter, den langen Winter, die Hitze im Sommer, über das Internet. Der Junge will sich damit beschäftigen. Will oder muss er? Ich bitte den Alten, mehr zu erzählen. Der Zufall, dass wir nicht auch Terroristen. Oder waren wir es? Ein Schritt nur. Und jetzt im Spiegel der andere mit deinem Gesicht. Er ist vorsichtig, der einmal als Terrorist festgenommen wurde, hat seine Kraft nicht im Gefängnis abgegeben. Der Blick dunkel. Oft habe ich keinen Hunger. Nein, auch nicht auf Salat. Auf keinen Fall Huhn an der Frittenbude. Also bis die Gefangenschaft brauchen würde in diesem Leben. Eine ketzerische These. Ich widerspreche mir selbst. Vielleicht gastieren wir auch in China. Nein, nicht mit Kabale und Liebe, vielleicht ein Musical. Wer findet in den Gefängnissen? Oder ist es der Verlust der Sprache, der Suchen ermöglicht? So, du denkst, ich rede drumherum. Ich finde mich draußen. Morgens. Die Sonne glüht auf zerfurchtem Boden. Der Wind hat meinen Hut fortgeweht. Keine Bäume, keine Sträucher, nur der vertrocknete Boden. Die Sonne, der Wind und wolkenlos der Himmel, als ob ich mich nicht spürte. Nicht den Durst und die wunden Füße, nicht den Sand im Haar, auf den Poren. Verrieselt im Sand auch das Fragen. Wo bin ich? Über den zerfurchten Boden gehen? Der Blick gefangen im Kreis der Fläche? Immer so weit das Auge reicht. Keine Bewegung. Gehe oder stehe ich auf dieser Fläche? Ob sie den Namen der Erde trägt, den ich zu besitzen glaubte? Ich habe lange auf dich gewartet. Ja, ich weiß, es ist viel zu tun. Immer das Theater und die Kunst hat lahme Beine. Was werde ich spielen? Den Narren. Den letzten Narren des Theaters. Einen Abend der Narr, den anderen der König. Und immer ein Kamel. Darauf lass uns anstoßen. Du fragst schon wieder und immer nach der Vergangenheit. Erzähl erst einmal, was jetzt passiert ist. Von welcher Bühne kommst du? Welche Rolle hast du heute probiert? Bist du müde? Bist du hungrig? Immer auf Bahnsteigen warten oder in den Lounges der Flughäfen. Wir treffen uns viel zu selten. Sie gucken mir manchmal nach, die Männer. Wie früher. Wer bemerkt schon die grauen, strähnenden blonden Haaren? Einer sprach mich an vor einem Taxi. Wie geht es deinem Zigeuner? Liebst du ihn immer noch? Hast du einen anderen geküsst? Alle tratschen in unseren Theatern. So kümmern wir uns umeinander, ohne zu sorgen. Wer versorgt dich? Wer schickt dir Karten? Der Alte greift nach meiner Hand. Erschrickt er? Ob ich nicht mit wollte, sagte der Typ, in ein Hotel. Er hätte einiges zu bieten. Wie viel Geld brauchst du? Er grinste vertraulich. Deine Hände sind wieder so kalt. Ohne Sorge, komm, setz dich neben mich. Lass dich umarmen. Das alte Herz ist heiß. Zu viel Hitze ist gefährlich. Und bitte sei nicht so ungeduldig. Ich entdecke das kleinere Haus. Aus rundlichen Feldsteinen gebaut. Schief lehnt es an dem großen. Leere Fensteröffnungen auch hier. Rahmen für eine kahle Landschaft. Ich gehe vorbei. Schon wieder unterwegs. Wandere in der Ruine. Der Raum sprengt die Dimensionen. Verwundert, dass ich keine Menschen treffe. Auch keine Tiere. Die Welt schweigt. Nur der Wind weht und tröstet, wo Sprache fehlt. Der Himmel über mir bleibt klar. Danke und bitte noch einen Korb Brot und eine Karaffe Wein. Willst du von meinem Teller essen? Dass du satt wirst. Ich bestimmt. Was willst du wissen? Nein, ich träume nicht, warum auch? Naja, vielleicht. Ich erinnere meine Träume nicht. Wie alle Könige, meinst du? Oder wie die Zigeuner, meine ich. Wie geht es dem Jungen? Was weiß ich? Er ruft an, wenn auch nicht jeden Abend. Er schickt Fliedersträuße, wenn er nicht kommen kann. Und eine Postkarte, schwarz-weiß, auf der ein Kind in einer Straßenflucht spielt. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Das Kind ist ernst, konzentriert. Der Alte streichelt mein Gesicht, lächelt, umschließt mein Gesicht mit seinen Händen. Willst du wissen, was ich früher spielte als Kind? Eisenbahn, ja. Ich hatte eine elektrische, mein Onkel hatte sie selbst gebaut. Ingenieur war er. Eisenbahn und Zinnsoldaten, das ganze Zimmer ein Schlachtfeld. Ich war ein Prinz, nicht wie dein Zigeuner. Der Prinz der Familie, das einzige Kind. Ich spielte mit Zinnsoldaten und neidete den anderen die Geschwister. Die lud ich ein in mein Zimmer und in den Garten. Nachts kann ich nicht einschlafen. Warte auf einen Anruf. Kaufe neue Bettwäsche. Hellblau. Der Junge wird mich bald besuchen. Ich träume von den jungen Händen, die auf meiner Haut spazieren gehen. Ich träume von einem Bruder, der mich in seinem Spielauto im Wohnzimmer spazieren fährt. Während der Alte erzählt, verdunkeln sich seine felsgrauen Augen. Als ob Meerwasser sie nass gespült hätte. Oder ein Regen. Die Wörter, die Bilder sind verblasst. Ich habe noch ein Foto. Mein Vater vor der Villa, ein großer, kräftiger Mann, immer unterwegs, immer auf Reisen. Er war ein Händler und ich reiste mit ihm in meiner Eisenbahn. Daneben kleiner und schlank die Mutter. Meine Mutter hatte tanzen gelernt und tanzte doch nur noch im Schlafzimmer nach meiner Geburt. Ich linste durchs Schlüsselloch. Nachmittags. Weiß und glatt schimmerte der Körper. Zwischen den Beinen war es dunkel. Und abends verschwand sie. Wohin? In ein Theater, in die Oper, in ein Konzert, sagte sie. Ich stand auf, nachdem sie mich zum Abschied geküsst hat und spielte im Dunkeln. Dann fanden sie mich am Morgen zwischen den Soldaten, eingeschlafen. Ist es die Stimme, die wärmt? Manchmal nahm sie mich mit. Zuerst in die Oper, dann durch die Theaterzigeunern, damals schon wie heute. Wenn ich mich dienstags nicht mit dir treffe. Der Alte legt seine Hände auf meine. Er lächelt noch immer. Zum Wandern bestimmt, wie dein Geliebter. Sein Gesicht ist schmal und lang, die Backenknochen treten hervor. Kennst du deine Heimat? Du bist nostalgisch. Wo jeder unterwegs ist, alles ist einfach, viel einfacher, als du denkst. Der weiße Bart kitzelt die Backen. Kratzt nicht, wie die Stoppeln des Jungen, der sich nur alle 5 Tage rasiert. Darf ich deinen Mund, den schönen, traurigen Mund streicheln und dann möchte ich ihn küssen. Einen kleinen, flüchtigen Kuss nur. Du erlaubst doch. Später gehe ich durch die Stadt. Trümmerhäuser, Trümmerstraßen. Der Bahnhof, eine Kuppel aus Eisen und zersplittertem Glas. Die Schienen, die auf der Brücke über den Fluss führen, starksen neben zerbrochenem Mauerwerk ins Wasser. An der Schnittstelle kräuseln sich hell die Wellen. Dann betrete ich die Kathedrale. An der Hand von Mama vielleicht. Oder Großmama? Ich schaue die Türme hoch durch Löcher. Himmelsfenster. Ich will die Strahlen der Sonne zählen. Die Leute hinter uns drängen. Ich blicke nach vorne, wo weiße Gewänder stolzieren. Was bedeutet das? Psst, der Bischof, flüstert Großmama. Oder ist es Mama? Ein Singsang ertönt. Ave. Warum schreie ich? Diese Freude, dass ich deine Hände wärme. Und der Schreck, wenn du mich anschaust mit diesen Augen, die auch fragen, wenn du stumm bleibst. Ja klar, du nervst manchmal. Aber ich gebe dir einen Kuss. Du musst nicht zurückschrecken. Ich spreche ja weiter. Ja, ich bin ein Taugenichts. Und du? Ausgelagerte Produktion. Am Strand, Miami Beach. Aufnahmen für eine Serie, winzige Rolle, gut bezahlt. Aber ich schlafe allein in der hellblauen Bettwäsche. Als wir den Taugenichts lasen, war ich 18. Eichendorf und die Hitlerjugend, das passte nicht zusammen. Oder doch? Der Junge dreht neue Spots. Keine Zeit hat er gemeldet. Nicht wieder angerufen. Ihr habt auch Eichendorf gelesen. Eine Postkarte geschickt. Von einem Kind. Es steht auf einer Brücke und schaut ins Wasser. Ja, wir meldeten uns freiwillig, die ganze Klasse. Die, die sich nicht gemeldet hätten, waren schon verschwunden. Wir fragten nicht. Nein, wir gehörten dazu. Und zu Hause hörten wir Ella Fitzgerald. Negermusik. Das war verboten. Die konnten uns nichts antun. Wir glaubten an das Vaterland, an den Führer. Wir marschierten und sangen die Lieder dazu, auch Marschlieder. Später im Arbeitsdienst lasen wir Gedichte von Eichendorff, Hans und ich. Wem Gott will, rechte Gunst erweisen. Mit der Eisenbahn in die Welt. Einmal haben wir auf einer Brücke gestanden, der Junge und ich. Wie die Kinder ins Wasser gespuckt, in den Kahn. Es freut sich die Spucke. Im Gleichschritt kann man nicht über Brücken marschieren, oder? Frage ich den Alten. Der hat die Arme verschränkt auf seinem Bauch. Reg dich nicht auf, das bringt nichts. Nein, mein Vater war nicht in der Partei. Er sagte nicht viel. Aber mein Onkel, SA, SS, weiß ich. Typisch, meinst du? Das Wichtigste verschwiegen? Typisch, sage ich, du greifst mich an. Wie kann ich da weiter... Entschuldige. Entschuldigung angenommen. Ja, ich habe ihn bewundert in seiner Uniform. Er hatte mir 10 Soldaten geschenkt. Nein, er war nicht im Ersten Weltkrieg. Aber mein Vater, der sprach nicht viel. Wenn er zu Hause war, saß er in seinem Lehnstuhl und las die Zeitung. Ich klettere auf das Krokodil. Es hängt an einem Eisengerüst. 3 Meter lang vielleicht. Schmutzig gelb. Mit blassgrünen Ohren, Füßen und einem knallroten Mund. Eine Schaukel im Trümmerfeld neben einer Kirche. War da ein Spielplatz? Jemand hat den Mund mit Lippenstift nachgezogen. Ich entdecke Spuren der Schmiere an meinem Kleid. Es ist das Einzige, das ich besitze. Eine Katastrophe. Ich klettere auf das Krokodil. Auch der Turm einer Kathedrale ist von hier aus zu sehen. Dann ist der Schutt weggeräumt. Gerüste versperren die Sicht. Und die Mauer eines Neubaus. Von Hans habe ich dir schon berichtet. Hans ist auch so einer, der in einer Vorstadt wohnt. Hans, der alte Kamerad hier, den habe ich wieder getroffen. Den besuche ich jede Woche. Er ist so alt wie ich, aber kein Kamel, kein Spieler und kleiner. Hans, der Wissenschaftler, weiß viel, hockt jeden Tag am Schreibtisch und sucht nach anderen Systemen. Hans, sage ich, mir hat das eine gereicht. Dann grinst er. Und deine Rollen, sind sie keine Systeme, fragt er. Wir hatten eine gute Zeit miteinander damals, als wir nach Osten fuhren. Mit ihm habe ich mich verstanden. Männergespräche, sagst du, wieder so abfällig. Ach, Kleine, lass dich streicheln. Einmal hat er mir ins Ohr geflüstert, dass er ein Kind von mir möchte, der Junge. Ganz am Anfang, als wir uns kennenlernten nach einer Premiere. Offene Zweierbeziehung, hinter der Bühne. Damals wusste ich nicht, dass die andere im Parkett saß. Nicht die, die mich neulich anrief, eine, von der er sich trennte später. Der Alte grinst und spielt Klavier auf meiner Hand. Wenn man so lange weg ist. Meine Mutter hat es auch nicht verstanden. Nein, sie wollte nicht, dass ich fahre. Aber als ich wegging zum Bahnhof, hat sie mir Butterbrote geschmiert. Mein Vater hat geschwiegen. Mein Onkel hat gratuliert mit deutschem Gruß. Komisch, oder? Ja, manchmal fand ich das komisch. Auch damals. Aber immer dieser Wohnraum. Die Vorhänge schwarz gefärbt. Verdunklungsschwarz. Sie fließen über den Boden. Über das Sofa, über mich. Ich hocke in einer Kiste. Mit Mottenkugeln und Kampfer. Habe ich etwas ausgefressen? Das schlechte Gewissen. Ich verschwinde, damit sie mich suchen. Krabbele unter die schwarzen Vorhänge. Warum kommen sie nicht? Sie müssen kommen. Sonst kriege ich keine Luft mehr. Ich könnte unter schwarzen Vorhängen ersticken. Ach, Kleine, deine Nase ist rot und spitz. Warum ärgerst du dich? Stimmt, es waren keine Spiele, auch nicht die mit den Fahnen. Oder doch? Ich habe schon als Schüler auf der Bühne gestanden. Nicht auf der Schulbühne, keine Entschuldigung. Ja, am Theater. Ich habe sie da kennengelernt, mein Kätchen, bevor es losging. Warum nicht? Warum sollte man Kleist nicht spielen? Du hast doch auch das Kätchen gespielt. Kleist, das war ein nationaler Dichter damals. Ich fiel auf, ein Riese, aber noch kein Kamel. Sie setzte sich neben mich in der Kantine. Ich glühte stolz. Und da waren die anderen, die richtigen Schauspieler. Die begleiteten sie abends nach der Vorstellung. Wohin? Nie hätte ich mich getraut. Nur das Foto besaß ich. Sie als Käthchen von Heilbronn. Käthchen, mein Mädchen. Ich trug es auch später in der Brusttasche der Uniform. Herzensschild. Hast du ein Foto von deinem Zigeuner? Schon wieder nur eine Postkarte. Ich werde noch etwas bestellen. Warum nicht etwas Käse? Nein, keine Kinder. Ein eisernes Balkongitter. Da rankt Efeu. Das magst du vielleicht. Lieber als das Gras. Und wenn ich anrufe, ist der Anrufbeantworter an. Nein, für mich bleibst du immer die Kleine, auch wenn du uralt wirst und ich schon lange gestorben. Nein, das hat keine Bedeutung. Und lebst in den Träumen. Nein, ich werde die Postkarte zurückschicken. Nein, ich brauche keinen Trost. Ich will es vertuschen? Vielleicht. Nein, nimm die Hände von meinen. Die Dummheit ist die Tugend des Königs. Du sagst, die anderen schweigen. Ich kenne viele, die reden und reden. Berichte über die Kameraden, über die Märsche, über Gefechte. Beschönigungen? Lügen, sagst du? Aber das ist, was sie erinnern. Wir suchen etwas. Die rote Fahne für ein neues Kleid. Jemand kramt sie ganz unten aus der Kiste hervor. Vielleicht Mama. Die rote Fahne hat ein weißes Kreuz. Wie das, das sie vorne in der Kathedrale tragen. Nur mit Haken, das will ich nicht. Nicht auf dem neuen Kleid. Nein, ich verzichte auf das neue Kleid. Jemand beruhigt mich. Das trennen wir ab. Die Schneiderin ist schon bestellt. Prost, Kleine. Ich schlafe immer noch schlecht. Aber nicht so hektisch. Wache schwitzend auf. Du meinst, ich habe mehr Zeit als du? Warum? Wirre in Gedanken. Im Alter rinnt die Zeit schneller. Was willst du wissen? Ja, ich war gern beim Arbeitsdienst. Die Kameraden, die Aufgabe, die Erwartung. Wo? Wahrscheinlich im Osten, auf einem der Güter. Ja, auf einem der Güter der Adligen. Da spielten wir auch Kasperletheater, abends, nach der Arbeit auf dem Feld. Der Baron war nicht an der Front. Er war ein Baron, er brauchte Arbeitskräfte. Abends saßen wir in der Gesindestube mit den Polen, Hans und ich, und manchmal kamen die Kinder, 6 waren es, und einige aus dem Dorf. Ich war der Kasper und das Krokodil und Hans die Großmutter und das Liesel. Er hatte die hellere Stimme. Da lachten alle. Ich hätte Talent, sagten sie. Später spielte ich den Knecht auf der Bühne, den Knecht in der Mittsommernacht. Er hat angerufen, der Junge. Keine Sorge, sagt er, er arbeite viel, all die Dreharbeiten, sagt er. Und ich berichte von meinen Reisen. Kleine, entschuldige. Ich weiß, meine Lippen sind rau und faltig. Die Fragen ersticken im Hals, wie immer. Deine schmecken süß. Wir wären ein gutes Paar gewesen. Sei nicht so neugierig, sagte Mama. Das gehört sich nicht. Du belästigst die Leute. Nachts drückt es auf der Kehle. Wir sehen uns bald, sagt er. Wer kann leben ohne Fragen? Der Alte beugt sich vor, lächelt, voller Geheimnis. Ich bin jede Woche zu ihr gereist, mindestens einmal, egal wo ich spielte später. Und die Züge waren immer überfüllt, auch als sie meine Frau wurde. Ich habe alles verkauft für die Fahrkarte. Guck nicht so traurig, Kleine. Ich wärme deine Hände und reise zu dir, wenn du es willst. Ja, ich höre dich, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich es nicht verstehe. Es pocht an der Tür. Laut und vernehmlich. Ich werde nicht öffnen. Warum? Heutzutage öffnet man keine Türen. Nicht in diesen Zeiten. Wir haben sie verriegelt. Wir leben allein. Alle, die zu mir wollen, müssen sich anmelden. Gewöhnlich meldet sich keiner. Manchmal huschen wir auf den Straßen aneinander vorbei. Ringsherum nichts als Trümmer. Jeder, der ein Zimmer hat, kann dankbar sein. Manche besitzen noch riesige Häuser, lassen Pferde einziehen. Ich werde nicht öffnen, auch wenn es unzählige Räume in meiner Ruine gibt. Unzählige Eingänge. Sie sind für Eingeweihte. Wer ist eingeweiht? Ich könnte mehr riskieren. Du hast nicht genug? Das freut das Herz des Kamels. Bitte noch einmal die Karte. Noch einen halben Liter von dem Roten und... Ja, wir teilen. Wir haben uns wieder getroffen, der Junge und ich. 2 Teller? Nein, das ist nicht notwendig. Nein, in einem Hotel. Weiße Bettwäsche. Jetzt errötest du. Eine rosige Wolke. Ein Zimmer mit Aussicht auf eine Straße. Er hat eine Kerze angezündet neben dem Bett. Was meinst du jetzt? Ich beschönige? Er hat mir eine Geschichte vorgelesen. Die hat er selber geschrieben. Er möchte ein Drehbuch schreiben, aber er wird nicht fertig. Auch die Geschichte war unfertig. Aber es war ein Abenteuer, hinaus in die Welt, das Wandern, wenn auch mit den Zügen unterwegs sein. Touristischer Blick, und wenn schon. Vielleicht Sehnsucht, vielleicht ein Traum oder Spiel. Narren sind wir alle. Und das Kamel kann seine Höcker nicht sehen, wie der König nicht die Krone. Außer er blickt in den Spiegel. Ich soll in den Spiegel blicken? Warum nicht? Der Alte greift zur Serviette und wischt sich Schweiß von der Stirn. Warum schwitzt er? Immer mit besten Absichten, natürlich. Und gerne unterwegs. Wir haben uns damals aber auch gelangweilt. Dann fand ich die Bücher unter dem Bett. Der Leutnant hatte sie mitgeschleppt. Einen Karton Goethe, Kleist, Eichendorff, ja, auch Jünger. Und ich las. Der Held gesucht und aufgefunden. Da trat er mir in den Rücken, hielt mir die ungeputzten Stiefel vors Gesicht. Was fällt Ihnen ein, brüllte er und grinste, als er die Bücher sah. Und fragte, was ich gelesen hatte. Prinz von Homburg beschäftiget sich träumend, seiner eigenen Nachwelt gleich, den prächtigen Kranz des Ruhmes einzubinden. Wir saßen zusammen und redeten. Ich durfte später Stiefel putzen und lesen und den Karton schleppen. Und nachts habe ich Briefe geschrieben. Briefe an meine Mutter. Briefe an Käthchen, die schickte ich nicht ab. Nachts las ich weiter, wenn ich nicht schlafen konnte. Am nächsten Tag war ich müde, schlief, wenn wir marschierten. Sah nichts, warum auch. Ich hatte den Blick verloren, bevor ich die Sprache verlor. Und du meinst, das wäre die Verlogenheit meiner Geschichten? Du meinst, ich rede wie alle? Ich wüsste und würde schweigen? Weil es leichter ist, nicht sehen zu wollen, bequem, aber nur scheinbar schmerzfrei? Ich hocke hinter der Tür, lausche dem Pochen, bis es still draußen wird. Dann schaue ich durch das Guckloch, ob jemand wartet. Aber ich blicke ins Dunkel. Ich werde die Tür einen Spalt breit öffnen, das kann nicht schaden. Ich sichere die Tür mit der Kette. Es wird nichts passieren. Jemand hat seinen Fuß in die Tür gestellt, drückt gegen das Holz. Es kracht. Ich trete auf den Schuh, schlage auf die Hand an der Kette. Der jemand soll verschwinden. Der jemand hat nichts zu suchen in meinem Haus. Warum will er in mein Haus? Ich stelle mich ihm entgegen. Die schmale Tür trennt uns. Willst du wirklich alles wissen? Warum wirst du böse? Du bist hübsch, wenn du böse bist. Es ist alles ganz anders. Ich habe gern mit ihm geschlafen, mit dem Zigeuner. Ja, es brennt auf der Zunge. Zu viel Pfeffer? Er war sehr zärtlich. Ein Junge eben. Noch ein Schluck Granat. Warum ich jetzt in der Vergangenheit rede? Prost. Ich habe mein Haar verbrannt an der Kerze, als er auf mir lag. Die Kerze stand zu dicht neben dem Bett. Nein, ich lenke nicht ab. Nein, nur die Haarspitzen. Du sprichst die Beschuldigung einfach aus. Der Alte ruckt unruhig mit dem Stuhl. Erzähl weiter. Stimmt. Darüber reden wir auch nicht. Die meisten waren angeblich nie. Und ich? Ich war zu schlaksig, zu groß oder zu klein, zu schüchtern. Ich hatte die Bücher und Kätchen. Erst später im Lazarett, in Knieschuss, die Krankenschwester, in die habe ich mich verliebt. Ja, einmal vorher bei einem Mädchen. Einer der Kameraden hatte mich bedrängt. Ich war noch nie bei einem Mädchen gewesen. Wo? Ich glaube, in einem Wirtshaus irgendwo in einem Dorf. Nein, wir mussten nicht zahlen. Ja, wir standen Schlange, die anderen vor mir und hinter mir. Es ging alles sehr schnell, viel zu schnell, eine Enttäuschung. Nein, ich habe mich nicht geekelt, ich habe es mit mir machen lassen, ich habe mitgemacht. Ja, ich war ein Mitläufer, ja, nenn es so. Ob das wirklich alles war? Ob ich nicht wieder beschönige? Ja, ich habe ein schlechtes Gedächtnis und keine Sprache. Ich laufe. Nein, ich renne. Einen Gang entlang. Treppen hinauf, Gänge hinunter. Und immer Schritte im Ohr. Und eins und zwei und drei und vier, zehn, hunderttausend. Schritte im Gleichmaß. Laut und lauter. Und kommen näher. Ich rase. Vorbei an Türen. Alle geschlossen. Nur nicht stolpern. Keine Angst. Der Boden, die Treppen sind betoniert. Ich renne durch einen Betonbau. Immer wieder Treppen und Gänge, Gänge und Treppen. Haben Sie vergessen, einen Aufzug in dieses Haus einzuplanen? Viel Planung, denke ich noch. Das also willst du wissen, ob ich in den Häusern auf der Straße? Nein, das hätte ich nicht gekonnt. Das sage ich nicht nur so. Ich hatte meine Mutter nackt gesehen. Ob ich Gewalt beobachtet habe? Die Mädchen waren einverstanden. Sie wurden mit Naturalien bezahlt. Stimmt, die hatten wir ihnen vorher genommen. Und auf dem Rückweg, den habe ich nicht mehr miterlebt. Es gab auch viele, die hatten Freundinnen. Nein, ich habe darüber nicht nachgedacht. Du bist streng. Ich kann nicht erklären, was passierte. Auch die Gewalt nicht. Nein, ich habe keiner Frau Gewalt angetan. Nicht direkt, nicht bewusst. Ich war kein Heiliger. Später habe ich meinen Sohn geschlagen. Er war sehr klein. Hör auf, ja, natürlich verstehe ich, warum er nicht mit mir redet. Er stand auf, nach wenigen Minuten in der Badewanne. Sonst haben wir da lange zusammengesessen. Wenn das Wasser kälter wurde, Heißes zugelassen. Warum? Fragte ich. Er war schon aus dem Raum gegangen, am nächsten Morgen in dem Hotel. Warum seid ihr so, ihr Männer? Frage ich den Alten. Der hat seine Hände auf meinen. Sie sind kalt, kälter als meine. Ich habe auch die verstanden, die immer zu den Frauen in den Häusern gingen. Aber die Vergewaltiger nicht. Manchmal habe ich sie beneidet, dass sie es konnten. Immer nur Bücher und die Briefe an Mama. Nein, meine Frau hat mich nie gefragt. Später habe ich Zärtlichkeit gespürt. Die Zärtlichkeit der Schnecke, wenn sie über den See kriecht. Da war ich schon ein Kamel, nach meiner Heirat. Nein, bei einer anderen Frau. Manchmal braucht es andere. Ja, nachdem ich ins Meer fiel. Warum ziehst du deine Hand zurück? Du kannst wütend werden, aber bitte zieh deine Hand nicht einfach zurück. Du musst sagen, wenn du nicht willst, dass ich dich streichle. Du musst sagen, wenn du nicht willst, dass ich dich küsse. Warum sollte ich meiner Frau davon erzählen? Ich möchte so gern zärtlich zu dir sein. Und bitte, erzähl weiter. Ja? Es ist wichtig, Kleine. Immer laufen. Das Fahrrad gestohlen, das Auto gegen den Baum gefahren. Aber noch auf der Flucht. Durch zerstörte Häuser, über zertrümmerte Treppen, an verschütteten Gängen vorbei, in verlassene Straßen. Einmal geht es durch Felder. Das Korn steht hoch, mit langen Grannen, die streifen die Haut, streicheln und schlagen. Eine Bewegung, das treibt wohin? Der Kuckuck hat gerufen. Jetzt versinken im Rascheln des Korns. Löwen gehen im Himmel auf Jagd. Bin ich die Gejagte? Du siehst schon wieder so blass aus. Und das alte Kamel muss dich füttern. Immer dasselbe. Er schickt nichts mehr, der Junge. Oder ich gehe. Ach, diese Worte. Wenn Sie helfen würden, ist erst mal richtig. Werde kräftig und stark. Früher bin immer ich zuerst gegangen, bevor er gehen konnte. Aber ich will nicht mehr gehen. Nicht zuerst, verstehst du? Denk bloß nicht, ich sei dein Vater. Aber wir haben etwas gemeinsam. Was? Die Fotos. Auch ich besitze nur ein Foto von meinem Vater, sonst nichts. Die Blässe der Erinnerung schärfen die Fotos nicht, auch nicht die Träume. Du bist jung, aber wenn du einen Sohn hättest, könnte er so alt sein wie ich damals, als wir nach Osten zogen. Du würdest ihn nicht ziehen lassen. Und er? Hast du schon einmal Ernst Jünger gelesen? Es gab die Frontbuchausgabe. Warum ziehen die Jungen in die Welt? Warum werden sie Terroristen? Wohin bist du gegangen, als du so jung warst? Wir werden zu wild geboren und heilen die gärenden Fieber durch Tränke von bitterer Art. Das klingt veraltert, gefühlig, mystisch. Und wohin können die Jungen heute gehen? Sag mir das bitte. Ich blicke nach oben. Schattenspiele an der Decke. Wo liege ich? Im Kornfeld? Im Kinderbett? Und draußen, himmelhoch, ziehen Löwen und Schafe und manchmal auch ein Kamel. Ein Fensterladen klappert. Was da dunkel ins Fenster lugt, ist die Thuja-Fee, sagt Mama. Sie und die Engel bewachen mich, meint sie. Warum habe ich Angst vor Engeln? Noch ein bisschen Lasagne. Wir haben in der hellblauen Bettwäsche geschlafen. Er war noch einmal da. Ich habe meinen Sohn auch gefüttert. Wir haben zusammen geweint. Die Jungen weinen manchmal. Der Alte greift schon wieder nach meiner Hand. Ich hätte gerne eine Tochter gehabt. Aber wenn ich dich küsse, bin ich nicht dein Vater, mach dir nichts vor, Kleine. Auch wenn ich zärtlich bin, warum sollte ich dein Vater sein wollen? So klein bist du nicht mehr. Nur weil dein Vater vor deiner Geburt starb. Einer der unbekannten Soldaten. Hörst du etwas von deinem Zigeuner? Der Junge hat sein Handtuch bei mir vergessen. Ein violettes Handtuch. Das benutze ich jetzt. Ich nehme es mit auf die Reisen. Auch die Postkarten mit den Kindern reisen mit. Vielleicht ist es auch besser, dass du ihn nicht gekannt hast, deinen Vater. Stell dir vor, er wäre spät zurückgekehrt. Ein Trinker vielleicht oder traurig, zornig. Ein Schläger wie ich, meinst du? Du bist gnadenlos. Er erzählt immer wieder die gleichen Geschichten. Oder er schweigt verbissen. Stürzt sich in Arbeit, macht Karriere. Da wächst deine Sehnsucht. Anders. Vielleicht wollte er das nicht. Vielleicht hat er sich auch erschossen am Ende. Das taten viele, auch Offiziere. Nein, ich blieb ein Rekrut. Ich kann dir nichts über deinen Vater erzählen. Manche Sätze bleiben besser ungesprochen. Ich will diesen Trost nicht, nein. Lieber die ehrlichen Worte. Ehrlich? Der Alte beugt sich vor. Will er mich küssen? Lass das. Das nicht, auf keinen Fall, nicht jetzt. Ich will nicht in deiner Zärtlichkeit ersticken. Warum gehst du? Und wieder betrete ich die Ruine. Aus dem Schutt gestolpert in Gänge, vorbei an den Räumen. Wer sagt, sie wären unbewohnt? Irgendwo mich niederlassen. Ich schleppe den Stuhl. Immer wieder in Türrahmen stehen. Immer wieder durch Gänge laufen. Die Leute drängen fort und entgegen. Damen und Herren in Abendgarderobe. Lauschige Ärmel. Ausgestellte Busen. Geschnürte Taillen. Pinguinen an ihrer Seite. Und immer wieder Küchenschürzen oder Chauffeursmützen. Warum stürzen sie aus den Zimmern? Hasten die Gänge hinunter. Und Walzerklänge, die in der Luft schweben. Versterben in dumpfem Getrampel eiliger Füße. Ich grüße dich, Kleine. Darf ich dich umarmen? Trotzdem? Du bist wiedergekommen. Trotzdem. Komm, setz dich. Du willst also weiterfragen. Ich kann mich nicht rechtfertigen. Ja, frag nur weiter. Ja, du fragst nicht genug, du bist ungenau. Wie soll ich erzählen, wenn du nicht fragst? Willst du es auch nicht wissen? Bist du auch feige? Laute Beschuldigung, Anklagen, das ist einfach. Aber ich brauche dein Fragen und deine Hände. Schön sind deine Hände. Kräftig mit breiten Fingern und Kuppen. Bildhauerhände. Nein, es war bald kein Spiel mehr, keine Reise, auch wenn wir es gewünscht hätten. Nein, wir wussten, wann es losging. Wir bekamen immer zu trinken. Natürlich Alkohol. Ohne Alkohol ging das nicht. Und viele konnten später nicht aufhören zu trinken, das weißt du. Nein, es ist keine Entschuldigung. Ich erinnere keine Gesichter. Ich weiß auch nicht, wie oft ich getroffen habe. Ich habe nur die unseren gezählt, die liegen blieben, die wir wegtragen mussten. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Es brachte nichts. Da war auch der Bücherkarton liegen geblieben. Weiß ich wo. Daran bin ich verzweifelt. Es war schlimmer als alles andere. Die anderen haben gelacht. Sei doch froh. Warum willst du das Zeug mitschleppen? Hans war auf Heimaturlaub. Dann habe ich Gedichte erinnert und aufgesagt. Immer Gedichte und die Reden von Kasperle. Da haben die anderen zugehört. Es war so eintönig, das Abenteuer bei aller Gefahr. Man hatte sich an die Gefahr gewöhnt. Ich gehe in den Duschraum. Das Licht ist grün und es blendet. Ich rieche Schweiß und Kreide. Menschen drängen sich mir entgegen. Massen von Menschen im engen Raum. Schweigend strecken sie die Hände vor. Warum geben sie einen Weg frei? Einer mit einer Brille sitzt auf einer Bank, auch nackt. Er lächelt, als ich vor ihm stehe. Er fragt, wo sind wir, Kleine? Ich merke, dass ich vor Scham erröte. Mir ist ganz wirr im Kopf. Das Wort, nach dem ich suche, ist mir entfallen. Vielleicht war es Herbst. Das Gras war dürr und braun, die Blätter wirbelten umher. Ich spüre noch den Schweiß. Er rann von meiner Stirn über das Gesicht, den Hals, den Kragen, unter das Hemd, in die Hose, über die Schenkel. Wir standen dicht an dicht, wir Kameraden, in einer Reihe und die anderen nicht weit entfernt. Ich weiß nicht, was passierte. Ich hörte Schreien und Weinen und Schüsse. Ob ich geschossen habe? Frag bloß weiter. Wer fragt, wenn nicht du? Aber du schämst dich. Du willst nicht fragen. Du hast noch nie richtig gefragt. Das ist alles ein Vorwand. Jetzt bist du sprachlos in Scham versunken. Sei nicht so still. Und die Hand hast du mir auch entzogen. Das erträgst du nicht, dass der Mann, der dich streichelt, auf andere schoss. War ich es, der geschossen hat? War ich ein Mörder? Bin ich ein Mörder? Heute betrat ich das Haus neben der Ruine. Die Bombardierung hatte Spuren hinterlassen. Abbrechender Mörtel, verbogene Türrahmen, zersplitterte Fensterscheiben. Die Stockwerke waren erhalten. Langsam stieg ich die Treppe hoch. Die unteren Stufen neigten sich schräg nach außen. Das Geländer hing dicht daneben. Vor dem Treppenabsatz stand es noch aufrecht. Unter versenktem Linoleum verkohlte Balken. Ich blickte in einen großen, schwach erleuchteten Raum. Später fuhren wir zurück mit der Eisenbahn. Jetzt sehe ich mich. Im Rücken die Gleise, der Zug gestürzt, daneben die Toten, zerstückelte Glieder, zerquetschte Köpfe, zerstörter Hausrat. Ich war einer der wenigen, der lebte nach dem Angriff der Flieger und ein Kamerad. Wir waren zum Birkenwald gelaufen, unter die Bäume. Die anderen hatten das nicht geschafft mit ihrem Gepäck. Wir liefen einfach weiter, ohne uns umzugucken, bis ins nächste Dorf. Sie lagerten auf Becken, auf Säcken und auf dem Boden. Massen von Menschen. Es mussten Menschen sein. Köpfe und Glieder. Eingewickelt in Lappen, Tücher, Decken. In graue Kittel gekleidete Frauen eilten von Lager zu Lager, hielten die Hände, streichelten die Köpfe, verteilten Gläser mit Wasser, flüsterten. Das Flüstern und Raunen im Raum, manchmal ein Stöhnen, auch Schreie. Als ich den Raum betrat, wurde es still. Es wurde so still, dass ich erschrak und weglaufen wollte. Eine der grauen Schwestern ergriff meine Hand. Und ich hörte Lachen und Rufe. Von vielen Lagern. Ich drängte mich an die Schwester. Sie nahm mich auf den Arm und streichelte meine Wange. Du wolltest ihn doch treffen. Ja, meinen Papa, sagte ich. Dieser Tag, an dem wir uns zurückzogen? Ja, wir. Es war an der Westfront. Da war ich auch, einige Monate nach meinem Heimaturlaub. Und da wurde ich verwundet. Hat im Lazarett gelegen, konnte schon wieder ein bisschen laufen und humpelte hinaus. Ein Waldweg hoch, es war auch ein Birkenwald. Und Frühling, dann Singen und Summen und Blätter rauschen. Ich ließ mich auf einer Bank nieder, mein Bein schmerzte. Ich roch den Frühling so, wie ich dich rieche. Etwas, was du meintest verloren zu haben, es ist da, immer wieder. Ich schaute hinunter in ein Tal, weit in die Landschaft. Der Fluss, ein helles Band im Grün von Wiesen. Und rot glühten die Rhododendronblüten. Ich weinte. Über das andere habe ich nie geweint. Ich bin auch ein Krustentier. Krustentiere überleben nicht ohne den Panzer. Und sie trug mich zu einem Bett, wo einer lag, der nur noch Augen hatte und einen Mund. So eingewickelt war er in Bandagen. Und seine Augen waren dunkel. Und der Mund schmal. Aber ich sah das Lächeln. Ich ließ mich von der Schwester auf die Bettkante setzen und blickte in die Augen und wusste, dass ich angekommen war in meinen Träumen. Und blickte in den Saal, in dem die Soldaten lagen. Wie lange hatte ich gebraucht, um hier anzukommen, wo vieles begann? Damals, als ich gerade ein Jahr und 2 Monate alt war und sprechen lernte und Mama und Hey sagen konnte. Das hatte ich von einem Fremden gelernt. Noch etwas Kleine? Einen Nachtisch vielleicht? Einen Kaffee? Die Karte bitte. Du magst keine Süßigkeiten, aber ich? Mousse au Chocolat. Das mochtest du noch nie? Da versäumst du etwas. Probier doch mal. Was willst du noch wissen? Nein, ich träume nicht. Nein, ich lerne die Rollen. Natürlich auch den Beckmann. Meine erste, große. Wo bin ich, mein Gott, wo bin ich denn hier? Ja, ich würde ihn noch einmal spielen, auch wenn ich schon alt bin und immer noch ein Kamel. Aber ich würde ihn nicht gerne spielen. Nein, ich habe überlebt. Vielleicht hat mein Herz gestreikt damals. Vielleicht bin ich Schauspieler und spielte Zinnsoldat. Und Kasperle. Jetzt streichelst du mich. Natürlich, wir treffen uns wieder. Nächsten Dienstag? Wer sorgt sich um die Wahrheit, die wir nicht ergründen? Und die Moral, ich weiß nicht. Ach, Kleine. Nein, da bin ich... Wo? Ich hab's vergessen. Ja, das Gedächtnis. Zu viele Orte. Noch eine Umarmung, bevor wir gehen? Bitte zahlen. Nein, nicht im Ausland. In der Provinz. Auch ich. Was könnte ich deiner Frau erzählen, wenn wir uns begegnen? Ich mag sie, deine Frau. Sie ist eine nette Kollegin. Als Vater, der ich nicht bin, lade ich dich ein. Und dann begleite ich dich nach Hause. Wir gehen auch durch den Park, ja? Heute ist Neumond. Was aus dem Zigeuner geworden ist, fragst du? Nein, mein Kamel, ich habe ihn nicht vergessen. Du strahlst mich an wie ein kleines Mädchen. So schnell nicht. Vielleicht, ja. Ich möchte mich wieder verlieben. Vielleicht bin ich doch dein Vater. Der alte Narr von Vater. Der errötet, wenn du mich streichelst. Wenn du mich deine Wärme spüren lässt. Warum sollte ich dich vergessen? Natürlich. Auch das könnte sich ändern. Schon bald. Jetzt ist mir kalt. Der Schweiß auf der Stirn ist erkaltet. Jetzt musst du mich wärmen. Du meinst, ich rede wie alle. Hörspiel von Hilke Feeth. Die Rollen und ihre Darsteller waren sie, Donata Höffer, er, Günther König. Technische Realisation, Jutta Liedemitt und Christina Ocker. Regieassistenz, Andrea Ghetto. Regie, Annette Kurt. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1996. Meine Damen und Herren, als nächstes Hörspiel hier auf NDR 3 können Sie am kommenden Mittwoch einen Funkmonolog von Franz Hiesel hören, der von Helmut Qualtinger gespielt wird. Der verbringt in der Rolle des Tierwärters Felix sein 25-jähriges Dienstjubiläum bei den Affen im Zoo und wirft einige grundsätzliche Fragen auf, zu denen es nur paradoxe Antworten geben kann. Etwa die, ob es Wohlstand nur hinter Gittern und Freiheit nur ohne Bananen geben kann. Franz Hiesel, der im Laufe seines Lebens über 30 Hörspiele schrieb, verbindet hier mit typisch österreichischem Humor das Banale mit dem Tiefgründigen. Also am nächsten Mittwoch im Affenkäfig mit Helmut Qualtinger hier auf NDR 3, wie immer um 20.15 Uhr.